Die Vorfälle der letzten Nacht, das ist nicht die Stadt Charlotte, die ich kenne und liebe, sagte Bürgermeisterin Jennifer Roberts bei einer Pressekonferenz. The events that we saw last night are not the Charlotte that I know and love. Zwei Nächte in Folge kam es zu Krawallen. Bilanz der zweiten Protestnacht, ein Schwerverletzter, mehrere Verletzte. Am frühen Abend hatte es erst friedliche Proteste gegeben, erläuterte Polizeichef Kerr Putney. Am Abend und in der Nacht gesellten sich gewalttätige Demonstranten dazu. Es gab Verletzte bei der Polizei und bei den Protestierenden. 44 Menschen wurden festgenommen. Wer in der Innenstadt geschossen hat, sei noch nicht bekannt. Keith Lamont Scott war vorgestern durch die Schüsse eines afroamerikanischen Polizeibeamten getötet worden. Er hatte ein Buch in der Hand, sagte seine Familie, es war eine Waffe, die Polizei. Die Polizei werde die Videos vom Tathergang zunächst nicht veröffentlichen, sondern nur der Familie des Getöteten zeigen, sagte Putney. Umständlich räumte er ein, das Video habe ihm nicht den absoluten, definitiven visuellen Beleg erbracht, der bestätigen würde, dass eine Person mit einer Waffe zielt. The video does not give me absolute, definitive, visual evidence that would confirm that a person is pointing a gun. Corinne Mack von der Bürgerrechtsbewegung NAACP fordert die Veröffentlichung der Polizeivideos, die den Tathergang aufklären können. Ein Gesetz, wonach Aufnahmen von Polizeikörperkameras in North Carolina nicht veröffentlicht werden dürfen, trete erst am 1. Oktober in Kraft. Im Übrigen, es komme nicht darauf an, ob er eine Waffe hatte. Wir haben in North Carolina durch den zweiten Verfassungszusatz ja das Recht, eine Waffe zu tragen. Aufgabe der Polizei war es, auf eine deeskalierende Art mit ihm umzugehen. It really doesn't matter if he had a gun. At the end of the day, we have the right under the Second Amendment to carry here in North Carolina. And their responsibility was to engage him in a more de-escalated way. Stattdessen fielen die tödlichen Schüsse. Eine neue Diskussion über das US-Waffenrecht gibt es aufgrund der aktuellen Fälle nicht. Die Polizeigewalt wird 4 Tage vor der ersten Fernsehdebatte auch zum zentralen Thema für die Wahlkämpfer Donald Trump und Hillary Clinton. Trump hatte sich für die Stop-and-Frisk-Methode mit spontanen Kontrollen und Durchsuchungen ausgesprochen und später korrigiert. Er habe damit nur die Stadt Chicago gemeint. I would do stop and frisk. I think you have to. Problem? Ein Bundesgericht hatte Stop and Frisk in New York vor 3 Jahren für verfassungswidrig erklärt. Die Polizei hatte fast ausschließlich Afroamerikaner angehalten. Hillary Clinton räumte ein, ich habe keine erschöpfende Antwort. Sie setzte auf Verständigung. Wieder seien 2 Afroamerikaner in North Carolina und Oklahoma von der Polizei erschossen worden. Es sei unerträglich und müsse inakzeptabel werden. It's unbearable and it needs to become intolerable. Stephanie Rawlings Blake, Bürgermeisterin von Baltimore, hatte es nach dem Tod des Afroamerikaners Freddie Gray im vergangenen Jahr mit wochenlangen Unruhen in ihrer Stadt zu tun. Sie warnte mit Blick auf Charlotte, das ist ein Pulverfass. Wenn so etwas geschieht, hat man es jede Minute des Tages mit einer unberechenbaren Situation zu tun. It's a tinderbox. It's a volatile situation every minute of the day when something like this goes on. Unberechenbar wird die Situation in Charlotte auch in der kommenden Nacht bleiben. Kommt es zu weiteren Ausschreitungen, wird die Stadt eine Ausgangssperre verhängen.